Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Gohlis, 3. Juli 1785. Ich habe Lust, dir heute recht viel zu schreiben, denn mein Herz ist voll. Ohne dem wirst du mich vielleicht diesen Nachmittag unterwegs erwarten, und weil ich diese Hoffnung nicht erfüllen kann, so soll wenigstens meine Seele dich begleiten. Die Zeit war vorgestern für meine Wünsche zu kurz, und ich hätte eine Injurie gegen meine Kameraden begangen, wenn ich dich als mein Eigentum hätte behandeln wollen. Also mag dieser Brief hereinbringen, was neulich verloren ging. Bester Freund, der gestrige Tag, der 2. des Julius, wird mir unvergesslich bleiben, solange ich lebe. Gäbe es Geister, die uns dienstbar sind und unsere Gefühle und Stimmungen durch eine sympathetische Magie fortpflanzen und übertragen, du hättest die Stunde zwischen 7:30 und 8:30 vormittags in der süßesten Ahnung empfinden müssen. Ich weiß nicht mehr, wie wir eigentlich darauf kamen, von Entwürfen für die Zukunft zu reden. Mein Herz wurde warm. Es war nicht Schwärmerei, philosophisch feste Gewissheit war's, was ich in der herrlichen Perspektive der Zeit vor mir liegen sah, mit weicher Beschämung, die nicht niederdrückt, sondern männlich emporrafft, sah ich rückwärts in die Vergangenheit, die ich durch die unglücklichste Verschwendung missbrauchte. Ich fühlte die kühne Anlage meiner Kräfte, das misslungene, vielleicht große Vorhaben der Natur mit mir. Eine Hälfte wurde durch die wahnsinnige Methode meiner Erziehung und die Misslaune meines Schicksals, die zweite und größere, aber durch mich selber zernichtet. Tief, bester Freund, habe ich das empfunden und in der allgemeinen feurigen Gärung meiner Gefühle haben sich Kopf und Herz zu dem herkulischen Gelübde vereinigt, die Vergangenheit nachzuholen und den edlen Wettlauf zum höchsten Ziele von vorn anzufangen. Mein Gefühl war beredt und teilte sich den anderen elektrisch mit. Oh, wie schön und wie göttlich ist die Berührung zweier Seelen, die sich auf ihrem Wege zur Gottheit begegnen. Du warst bis jetzt noch mit keiner Silbe genannt worden, und doch las ich in Hubers Augen deinen Namen, und unwillkürlich trat er auf meinen Mund. Unsere Augen begegneten sich, und unser heiliger Vorsatz zerschmolz in unsere heilige Freundschaft. Es war ein stummer Handschlag, getreu zu bleiben, dem Entschlusse dieses Augenblicks, sich wechselweise fortzureißen zum Ziele, sich zu mahnen und aufzuraffen, einer den andern, und nicht stille zu halten bis an die Grenze, wo die menschlichen Größen enden. O mein Freund, nur unserer innigen Verkettung, ich muß sie noch einmal so nennen, unserer heiligen Freundschaft allein war es vorbehalten, uns groß und gut und glücklich zu machen. Die gütige Vorsehung, die meine leisesten Wünsche hörte, hat mich dir in die Arme geführt, und ich hoffe, auch dich mir. Ohne mich sollst du ebenso wenig deine Glückseligkeit vollendet sehen können, als ich die meinige ohne dich. Unsere künftig erreichte Vollkommenheit soll und darf auf keinem anderen Pfeiler als unserer Freundschaft ruhen. Unsere Unterredung hatte diese Wendung genommen, als wir ausstiegen, um unterwegs ein Frühstück zu nehmen. Wir fanden Wein in der Schenke, deine Gesundheit wurde getrunken. Stillschweigend sahen wir uns an, unsere Stimmung war feierliche Andacht und jeder von uns hatte Tränen in den Augen, die er sich zu ersticken zwang. Göschen bekannte, dass er dieses Glas Wein noch in jedem Gliede brennen fühlte. Hubers Gesicht war feuerrot, als er uns gestand, er habe noch keinen Wein so gut gefunden, und ich dachte mir die Einsetzung des Abendmahls. Dieses tut, so oft ihr's trinket, zu meinem Gedächtnis. Ich hörte die Orgel gehen und stand vor dem Altare. Jetzt erst fiel's uns auf die Seele, dass heute dein Geburtstag war. Ohne es zu wissen, haben wir ihn heilig gefeiert. Teuerster Freund, hättest du deine Verherrlichung in unseren Gesichtern gesehen, in der vom Weinen erstickten Stimme gehört, in dem Augenblicke hättest du sogar deine Braut vergessen, keinen Glücklichen unter der Sonne hättest du beneidet. Der Himmel hat uns seltsam einander zugeführt, aber in unserer Freundschaft soll er ein Wunder getan haben. Eine dunkle Ahnung ließ mich so viel von euch erwarten, als ich meine Reise nach Leipzig beschloss. Aber die Vorsehung hat mir mehr erfüllt, als sie mir zusagte, hat mir in euren Armen eine Glückseligkeit bereitet, von der ich mir damals auch nicht einmal ein Bild machen konnte. Kann dieses Bewusstsein dir Freude geben, mein Teuerster, so ist deine Glückseligkeit vollkommen. Die nahe und süße Aussicht auf den Besitz deiner Minna wird freilich dein ganzes Herz ausfüllen und es für fremde Freuden und Leiden verschließen, aber ich mute dir auch jetzt nicht zu, deine Sympathie an mich zu verschwenden und mit dem Zustande meines Herzens beschäftigt zu sein. Ich will nur haben, dass der Gedanke an deinen Freund deine Freude vergrößern soll, und wenn du zuweilen Augenblicke hast, wo du anderen Empfindungen Raum gibst, dass dann meine Gemütsfassung eine Quelle des Vergnügens mehr für dich sein möge. Hubers Situation geht mir sehr nahe und von Herzen wünschte ich, seine Eltern möchten über diesen Punkt mit sich einig sein. Zur ganzen Glückseligkeit unseres Beisammenseins gehört es durchaus, dass Huber nicht in Leipzig zurückbleibt. Ich hoffe einmal von unserer Verbindung alles für seine Bildung, und es gehört zu meinen schönsten Träumen, die Epoche seines Geistes lenken zu helfen. Du und ich sind ihm unentbehrlich, wenn die gewünschte Revolution in ihm bewirkt werden soll und das Glück unserer wechselseitigen Vereinigung wird durch ihn einen großen Zuwachs erhalten. Mache dir's also zu einer angenehmen Pflicht, mein Lieber, seine Sache ins Reine zu bringen. Das wird geschehen, sobald der Graf Rädern seinem Vater gute Hoffnungen macht. Beunruhige diesen also so lange, bis er geschrieben hat, und schreibe du selbst an Hubers Vater, ihn über die ökonomischen Artikel zu beruhigen. Huber selbst ist zu blöde und mutlos, die Sache zum Ziele zu bringen. Andere müssen für ihn wirken, und du kannst sehr viel tun. Ich erwarte mit Ungeduld deinen nächsten Brief, wo du mir sagen wirst, dass ein Schritt mehr in der Sache getan ist. Ich habe jetzt einige Fragen an dich zu tun, deine Verbindung mit Göschen betreffend. Ist euer Verhältnis so, dass du zum Beispiel in seiner Handlung Verleger eines Buches sein kannst, wovon er bloß die Kommission zu besorgen hat? Mir liegt darum viel daran, dieses zu wissen, weil ich dann mein Autorkommerz ganz anders traktiere und, nach einer vorhergehenden Verabredung mit dir, selbst den Verlag meiner Sachen zu übernehmen Lust hätte. Zweitens habe ich noch ein Unternehmen im Sinn. S und G haben die Indiskretion gegen mich gehabt, meinen Fiesco, ohne mir nur ein Wort zu gönnen, neu auflegen zu lassen, nachdem die erste Edition vergriffen war. Und G trieb es so weit, dass ich einige Exemplare, die ich zu meinem Gebrauch aus seiner Handlung nahm, bezahlen musste. Dieser niederträchtige Zug hebt alle meine Verbindlichkeit gegen diese Buchhandlung auf, und ich bin vollkommen berechtigt, selbst eine neue Auflage meiner Stücke zu veranstalten. Mehrere Gründe sind es, die mich dazu bewegen. Erstlich bin ich es meiner schriftstellerischen Ehre schuldig, die plümikische Verhunzung meiner Stücke wieder gut zu machen. Zweitens weiß das Publikum, dass ich mit meinem Fiesco große Veränderungen vorgenommen habe, welche noch nicht im Druck erschienen sind. Drittens kann ich voraussetzen, dass eine durchgängige, korrektere Behandlung der Räuber und des Fiesco dem Publikum interessant und für meinen Namen von wichtigen Folgen sein werde. Und dann bin ich viertens gesonnen, zu den Räubern einen Nachtrag in einem Akt Räuber Moors letztes Schicksal herauszugeben, wodurch das Stück neuerdings in Schwung kommen soll. Die Ausgabe müsste auch alle äußerliche Verschönerung haben, und es ist keine Frage, dass die Spekulation einschlagen werde. Über die Art der Ausführung dieses Projekts bin ich nur uneinig mit mir selbst. Was die Thalia betrifft, so wird in einigen Wochen eine Anzeige von mir in der besten Zeitung erscheinen, worin die Ursachen der bisherigen Verzögerung kürzlich angegeben sind, denn meine Abreise aus Mannheim entschuldigt diesen Aufschub hinlänglich. Das ganze Unternehmen dieser Edition des Fiesco und der Räuber kostet mich 6 Wochen, also gerade die Zeit, die ich noch in Golis zubringe und wo ich ohnehin nicht gern etwas weitläufigeres unternehmen mag. Außerdem brauche ich höchst notwendig Geld, denn du kannst leicht urteilen, was mich das Vierteljahr, seitdem ich in Leipzig bin, gekostet hat. Überdem hat mich meine Reise gegen 5 Karolinen mehr gekostet, als ich mir träumen ließ. Von der Mannheimer Post habe ich noch keinen Heller Subskriptionsgeld erhalten, und meine gewisse Ausrechnung, dass das zweite Heft der Thalia jetzt fertig sein würde, hat auch fehlgeschlagen. Ich habe mich hier ganz aufgezehrt, und weil ich nicht voraussehe, dass die Thalia zu Ende der 6 Wochen fertig sein kann, so muss ich auf etwas anderes denken. Wenn du also nach reifer Überlegung meines Plans fändest, dass du selbst in Göschens Handlung Teil daran nehmen könntest, so kann die Sache sogleich abgetan sein. Du würdest dich mit mir entweder in einer Summe überhaupt vereinigen oder mir den Bogen bezahlen, und dieses überließe ich dann ganz deinem eigenen Überschlag. Der Umstand ist der, dass dieser Plan für dich oder Göschen mehr als nicht nachteilig, für mich aber von sehr großem Vorteil ist, denn ich bin für meine 3 Stücke bisher erbärmlich bezahlt worden, und ich glaube doch, dass mir das Publikum einigen Ersatz schuldig ist. Außerdem habe ich noch eine Rücksicht dabei. Huber besorgte mit Recht, dass seine neue Equipierung seine Eltern vielleicht am meisten abschrecken könnte, und darum wünscht er, ihnen die Ausgaben vom Seinigen zu erleichtern. Er hat für den Figaro und Ethelwolf zwar noch einige 70 Taler von Göschen zu fordern, weil dieser aber bis jetzt von dieser Sache ganz geschwiegen hat, so besorgte er, dass es ihm schwer fallen würde, ihm das Geld zu geben. Ich könnte Huber dann großenteils aus dieser Verlegenheit helfen, und ihm und mir wäre gedient, ohne dich zu riskieren. Antworte mir ausführlich, liebster Freund, überlege aber, dass Huber und ich notwendig Geld brauchen, denn ich für meinen Teil bin jetzt ganz auf dem Sande, und ich habe keine Hoffnung, vor einem Vierteljahre einen Pfennig von Subskriptionsgeldern zu sehen, wenn ich nicht ganz und gar darum betrogen bin. Wirst du mit mir über meinen Vorschlag einig, so tätest du mir einen großen Gefallen, wenn du mir jetzt gleich einen Teil avancieren könntest. Göschen habe ich von der Sache noch kein Wort sagen wollen, doch genug von dieser Kaufmannsmaterie. Heute wollten wir den beiden entgegenfahren, aber das Wetter ist sehr schlecht, und ich zweifle, ob sie kommen. Ich hätte dir noch 1000erlei Ideen mitzuteilen, aber bald sind wir ja beisammen, und ich will mir die Freude mündlich machen. O, mein bester Freund, wie schön liegt die Dresdener Zukunft vor meinen Augen! Wie fange ich jetzt an, mich meines Lebens zu freuen, weil ich es würdig genießen will? Ich sage mit Julius von Tarent, in meinen Gebeinen ist Mark für Jahrhunderte. Lebe wohl, teuerster, ewig dein S.